voraus. Verfolgung und Hass als gerechte Tugend machen dir den Gehaus. Haut drauf, sperrt ein, ein Leben lang Verfolger sein. Denk da, in der Form, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Und dann kann es passieren, dass die Zeiten sich ändern. Und du kannst sagen, ich war dabei. Wir sind am Puls der Zeit. Kein Weg führt an uns vorbei. Wir sind am Puls der Zeit. Der Widerstand ist bereit. Wir sind am Puls der Zeit. Kein Weg führt an uns vorbei. Wir sind passieren, dass sie Das waren Neue Werte mit dem Lied Am Puls der Zeit. Seit 20 Jahren machen die schwäbischen Jungs um Steffen nun schon Musik und wirkten in unzähligen nationalen Musikprojekten mit. Weiter geht's. Der nächste Interpret heißt Jörg Hähnel und kommt aus Berlin. Wir hören Nutzt die Zeit, ein Lied aus einem NPD-Wahlwerbespot.